Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Krähennest, Bernd Pirat, heute mit dem Spezialisten für Poposex. Hallo Mike. Ja, danke. Bei den Piraten lernt man ja so einige Themen. Aber heute bin ich mit einem ganz anderen Thema unterwegs. Es nähert sich wieder die Zeit der Gamescom. Dieses Jahr die Gamescom 2013. Die stattfindet vom 22. bis zum 25. August für Privatbesucher. Einen Tag vorher sind auch noch Fachbesucher da. In der Zeit vom 22. bis 25.8. wollen die Piraten dort Flyer, Buttons und Aufkleber verteilen und dafür brauchen wir sehr viel Hilfe. Genau, weil du hast was gesagt von 3 Eingängen und Tausenden von bekloppten Nerds, die dort auf diese Con gehen. Ja, man wäre überrascht. Die Leute, die da hingehen, die sehen wesentlich unauffälliger auf, als man sich klischeehaft den Gamer sonst so vorstellt. Viele von denen sind auch alles andere als Nerds, sondern ganz normale Leute, die ihren Zeitvertreib mit Daddeln verbringen. Das ist auch völlig okay so. Ich bin auch Gamer, schon lange, freue mich immer wieder an schönen Spielen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass die Piratenpartei, die übrigens auch die einzige Partei ist, die mit diesem Thema ganz vorne ist, zur Gamescom eine Aktion macht. Und das ist so, es gibt tatsächlich 3 große Eingänge für das Publikum und jede dieser Eingänge müssen mindestens einem halben Dutzend Leuten den ganzen Tag besetzen. Das ist sehr anstrengend, deswegen brauchen wir 3 Schichten. Die wenigsten halten das nämlich länger als ein paar Stunden aus, da an einem Stück Flyer zu verteilen im absoluten Maximaltempo. Das Material wird uns ja nämlich aus den Händen gerissen. Und weil wir so viele Leute brauchen, brauchen wir auch einen Aufruf dazu, der bei den Leuten ankommt. Und da finde ich die Unterstützung vom Krähennest jetzt ganz toll, dass mir die Möglichkeit geboten wird, die Piraten und unsere Sympathisanten vielleicht zu bitten, sich unter dem Stichwort Gamescom mal im Wiki der Piratenpartei umzusehen. Also es gibt eine Seite, die Gamescom heißt und da stehen viele relevante Informationen und unter anderem da auch der Link auf das Pad, wo ihr euch als Helfer eintragen könnt. Wir brauchen so dringend und so viele Leute, dass wir jeden froh sind, auch über Leute, die nur eine Stunde da sind, vielleicht bevor sie in die Gamescom reingehen oder nachdem sie wieder rauskommen, weil ja auch viele auswärtige Piraten an dem Wochenende in Köln sein werden. Und keine Hilfe ist zu gering und keine Hilfe wird verschmäht. Wir freuen uns wirklich über jeden. Außerdem fanden wir es immer großartig, auf diese Weise auch viele Piraten aus anderen Bundesländern kennenzulernen, die spontan zu uns gekommen sind und geholfen haben vor 2 Jahren, als wir die letzte Piratenaktion da hatten. Und ich würde mir wünschen und ich hoffe auch, dass uns das gelingt, nur diesmal eben nicht mit 10 Leuten an einem Eingang, sondern mit ebenso vielen Leuten an den beiden anderen Eingängen auch. Ja, ihr habt den guten Mike gehört. Ich verlinke die Wiki-Seite in den Shownotes zu diesem Podcast und kann nur sagen, hopp, hopp, hopp, helft alle mit. Es ist Wahlkampf und wir müssen alle an einem Strang ziehen. Ja, danke, das ist richtig. Das ist 4 Wochen vor der Bundestagswahl. Das ist absolut heiße Phase des Wahlkampfs. Und natürlich sind die Gamer den politischen Ideen, die wir haben, insbesondere was auch die Netzpolitik und die Kulturpolitik angeht, offen und aufgeschlossen gegenüber eingestellt, sodass wir da auf ein dankbares Publikum treffen. Und wir sollten uns diese Chance auf keinen Fall entgehen lassen. Und deswegen wiederhole ich meine Bitte, bitte kommt und helft mit, wenn ihr irgendwie könnt, in Köln seid oder werbt dafür bei anderen Leuten, von denen ihr hofft, dass sie vielleicht nach Köln kommen können. Dankeschön. Gut, danke, dass du das vorgestellt hast, Mike, und ich wünsche dir viel Erfolg und ich denke, ich werde auch in Köln vorbeischauen. Von daher, schönen Abend noch. Schönen Abend noch und danke für den Krähennest-Beitrag dazu. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.